Zehnte Lektion. Delikatessen. Die Garnele. Krivetka. Garnele. Die Auster. Ustrice. Auster. Der Hummer. Amar. Hummer. Der Spargel. Sparge. Spargel. Getränke. Rotwein. Weißwein. Süßwein. Portwein. Wermutwein. Tischwein. Trockene Weine. Suchiwine. Trockene Weine. Wodka. Cognac. Whisky. Gin. Rum. Likör. Martini. Sherry. Korn. Pschinchne Wodka. Korn. Reden. Der Redner. Orator. Redner. Der Referent. Докладчик. Referent. Der Sprecher. Orator. Speaker. Sprecher. Eine Rede halten. Держать речь. Eine Rede halten. Eine Ansprache halten. Выступить с речью. Eine Ansprache halten. Eine Begrüßungsansprache halten. Произнести приветственную речь. Eine Begrüßungsansprache halten. Einen Vortrag halten. Ein Referat halten. Сделать доклад. Einen Vortrag halten. Zum Thema. На тему. Zum Thema. Das Thema. Die Themen. Das Problem. Die Probleme. Ein interessantes Thema. Ein wichtiges Problem. Sein Wort halten. Сдержать свое слово. Sein Wort halten. Ich könnte reden und reden. Я могу говорить и говорить. Ich könnte reden und reden. In Kürze liegt die Würze. Краткость сестра таланта. In Kürze liegt die Würze. Ich komme zum Schluss. Я заканчиваю. Ich komme zum Schluss. Wohl Anfang ist gut, wohl Enden ist besser. Abreise. Haben Sie Reisefieber? Волнуйтесь перед отъездом. Haben Sie Reisefieber? Zum Bahnhof begleiten. Проводить на вокзал. Zum Bahnhof begleiten. Zum Flughafen bringen. Проводить, отвезти в аэропорт. Zum Flughafen bringen. Die Busse fahren alle 20 Minuten. Автобусы отходят каждые 20 минут. Die Busse fahren alle 20 Minuten. Guten Flug. Счастливого полета. Guten Flug. Grußformeln. Grüß Gott. Hallo. Grüß dich. Привет. Grüß dich. Auf Wiederschauen. Bis später. Увидимся. Bis später. Lebe wohl. Прощай. Lebe wohl. Leben Sie wohl. Прощайте, всего хорошего. Leben Sie wohl.